Und wir sind Gamer, saufen beim Zocken. Das macht mich geil, saufen beim Zocken. Das macht mich kreativ. Saufen Bier, saufen Wodka, saufen einfach alles, Bro. Das macht meinen Skill so stark. Denn heute habe ich gefickt die GTA Gamer tot. Und die Bullen fressen nun Schrot. Wir sind Gamer, saufen beim Zocken.